Hallo bei AstroGeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Franzi Konitzer. Und ich bin Kai Urban. Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten, die sich hier abwechselnd eine Geschichte aus der Astrophysik und aus der Geologie erzählen. Und heute ist es wieder Zeit, dass wir uns mit eurem Feedback zu unseren Geschichten beschäftigen. Es gibt also keine neue Geschichte, stattdessen gibt es eure Rückmeldungen in Form des AstroGeo-Plänkels. Und Karl, du weißt es bestimmt auch schon, es ist Folge 100 dieses Podcasts. Wow! Fanfaren. Fanfaren, tröd. 100 Folgen AstroGeo. Dazu will ich gleich an dieser Stelle was sagen. Aber vorher sage ich noch kurz, wenn ihr euch gar nicht fürs Feedback interessiert oder ihr die vorangegangenen zwei Folgen, über die wir heute sprechen werden, noch nicht gehört habt, dann könnt ihr natürlich wahlweise zwei Folgen zurückspulen und erstmal die anhören. Oder ihr überspringt einfach das AstroGeo-Plänkel und wartet auf die nächste Geschichte. Denn die gibt es voraussichtlich schon in zwei Wochen. Genau, und zu 100 haben wir, wie angekündigt, nicht das ganz große Feuerwerk vorbereitet. Noch nicht mal die Fanfaren hat der Karl mitgebracht. Nee, nix und wieder nix. Warte, ich kann kurz eine Fanfare zünden. Das ist das Nietezeichen, wenn wir beim Quiz Nein, die Antworten nicht kennen. Nein, dann machen wir den so tröd. Ja, also nur kleine Feuerwerk, beziehungsweise man könnte auch sagen, ein Tischfeuerwerk habe ich vorbereitet, ein winzig kleines. Und zwar habe ich ein paar Zahlen mitgebracht. Und zwar die erste Folge von AstroGeo erschien am 5. Mai 2012. Das ist wirklich lange her. Ich will gar nicht ausrechnen, wie jung ich damals war. Damals habe ich das ja noch ganz alleine gemacht. Und die erste Folge von uns beiden, mit uns beiden, Franzi, war Ausgabe 40 vom 10. Februar 2022. Und das bedeutet, dass wir in den letzten 2,5 Jahren immerhin 60 Folgen, und das entspricht arithmetisch exakt 60% dieses Podcasts, zusammen bestritten haben. Hurra! Hurra! Ja, und insgesamt sind alle Folgen von AstroGeo 5148 Minuten lang. Das heißt umgerechnet, dass ihr 85,8 Stunden oder 3,6 Tage am Stück AstroGeo hören könntet, ohne dabei zu schlafen. Wobei manche von euch ja auch schlafen beim Hören. Das könntet ihr dann ja auch einpreisen. Oder zum Einschlafen. Genau. Man kann ja angeblich während des Schlafens auch lernen, ne? Insofern kann nicht schaden. Genau, und Franzi, was schätzt du, wie viele Abrufe hatten wir in dieser Zeit von allen Folgen zusammen? Ich habe geschummelt und in den Analytics nachgeschaut, und da steht, Moment, ich habe es hier sogar noch offen, Downloads gesamt 1.109.956. Aber das ist ja nur Pi mal Daumen, weil es gibt ja auch noch Streams und so ein bisschen. Aber über 1 Million Downloads. Genau, ich glaube, bei Spotify kommt noch mal eine gute 500.000 dazu. Also es ist schon ordentlich. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns so... Über jeden Einzelnen, genau. Also wir hoffen natürlich, ihr hört das auch alles an, was wir hier hochladen für euch. Aber ihr ladet es auf jeden Fall runter. Das ist ein gutes Zeichen. Ich würde sagen, Franzi, wir gehen jetzt direkt zum Feedback, ne? Bevor wir hier zu plänkelig werden. Oder ich dich trotzdem noch auf die Suche nach einer richtigen Fanfare schicke. Genau. Wir haben ein ganz interessantes Feedback bekommen. Wenn du willst, soll ich das einfach mal so ein bisschen vorlesen. Und zwar nochmal gar nicht zu deiner letzten Folge, sondern schon zu deiner vorletzten, Nummer 94, das Universum und sein Urknall, der Anfang des Anfangs, wo es ja darum ging, jetzt muss ich kurz denken, wie man überhaupt herausgefunden hat, dass das Universum mal angefangen hat. Also dass es so etwas wie einen Urknall gab, ne? Also dass diese Idee überhaupt mal entstanden ist. Da spielten Namen wie Einstein und Georges Lemaître eine Rolle. Und der Martin hat uns eine Mail dazu geschrieben. Und zwar schreibt er, dass diese Folge ihm einen Knoten wieder ins Gedächtnis gerufen hat. Und er hatte deshalb folgende Frage: Wenn die Rotverschiebung der Spektrallinien bei sehr weit entfernten und damit sehr weit in der Vergangenheit liegenden Galaxien darauf hindeutet, dass diese sich schneller von uns wegbewegen als näher liegende Galaxien, dann bedeutet das auch, dass die Geschwindigkeit, mit der sich die Galaxien von uns entfernen, zu früheren Zeitpunkten, also im jüngeren Universum, größer war als später im älteren Universum. Und wenn ich das so denke, ergibt sich für mich das Bild einer Expansion, die langsamer wird, je älter das Universum wird, und nicht das einer Expansion, die sich beschleunigt. Ne? Weil das ist ja sozusagen die, Zitat Ende, das ist ja sozusagen die Aussage oder die Erkenntnis, die wir unter anderem mit dem Hubble-Weltraumteleskop haben mittlerweile, dass die Expansion sich beschleunigt. Und ich ergänze vielleicht, ich finde diese Frage super gut und ich habe auch einen Knoten im Gehirn und ich habe keine Ahnung, wie man den auflösen soll. Hallo Franzi. Hallo Karl, hallo Martin. Ich versuch's. Das ist, vielleicht hilft's ein bisschen, sich erstmal klar zu machen, dass es nicht die Galaxien selbst sind, die diese Geschwindigkeiten haben, wenn man von der Expansion des Universums spricht, sondern dass es ja die Raumzeit selbst ist, die sich ausdehnt. Und es auch so ist, dass dieser Effekt so klein ist, der Effekt, der sichtbare Effekt, diese Rotverschiebung, die ist so klein, dass es erst überhaupt sichtbar ist, wenn ich weit zurück in die Vergangenheit blicke, beziehungsweise wenn ich sehr weit weg blicke, dann erst kann ich das sehen. Also wenn ich jetzt die Andromeda-Galaxie als Nachbargalaxie ist eh kein gutes Beispiel, weil die bewegt sich ja auf uns zu, aber auch wenn ich jetzt Galaxien habe in 500 Millionen Lichtjahren Entfernung, dessen Licht 500 Millionen Jahre zu uns unterwegs war, dann ist dieser Effekt so klein, dass ich ihn immer noch nicht sehe. Das ist mal das eine. Und deshalb nimmt man dafür eben sehr weit entfernte Galaxien, die sehr weit auch in der Vergangenheit liegen. Eure Knoten kommen, denke ich, daher, dass ihr das schon euch darüber Gedanken gemacht habt, wie schnell diese unterschiedlichen Galaxien sind zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Universum. Und darüber habe ich mich klugerweise in meiner Geschichte ausgeschwiegen, weil über diese unterschiedlichen Raten der Expansion und über diese beschleunigte Expansion des Universums, wie man das misst mit, wie du eben gesagt hast, Hubble und dann kommt ja auch die dunkle Energie ins Spiel und sowas, darüber habe ich überhaupt nichts erzählt, weil das eine ganz eigene Geschichte ist. In der Anfang des Universums-Folge ging es rein darum, okay, ich schaue mir weit entfernte Galaxien an und sehe, dass die sich von uns wegbewegen. Aber um herauszufinden, ob sich das Universum früher schneller oder langsamer ausgedehnt hat als heute, brauche ich noch andere Messungen von unterschiedlichen Galaxien zu verschiedenen Zeitpunkten des Universums. Und diese Messungen, Beobachtungen wurden ja angestellt, wird heute immer noch gemessen. Dann kommt man in diese Debatte rein über die Hubble-Konstante, eigentlich den Hubble-Parameter, wie schnell sich das Universum derzeit ausdehnt. Das sind eigentlich fünf eigene Geschichten. Zum damaligen Zeitpunkt, als man überhaupt erst entdeckt hat, dass das Universum expandiert, war das alles natürlich noch überhaupt nicht bekannt. Und deshalb konnte man da eigentlich damals nur sagen, okay, es dehnt sich aus. Das ist alles. Aber du konntest nicht sagen, ob es sich heute schneller oder langsamer ausdehnt als zum damaligen Zeitpunkt. Aber der Grund, warum dieser Effekt je größer zu sein scheint, je weiter man zurück in die Vergangenheit liegt, ist, dass du siehst es einfach, also mit den Mitteln auch damals und sowas, du siehst es einfach an den weit entfernten Galaxien, siehst du es und an den nah dran nicht, sage ich jetzt mal so auch vereinfacht. Und wie ist das mit der Rotverschiebung? Also die ganz frühen Galaxien, ne, da sind ja dann die Spektrallinien, die bei uns im sichtbaren Sicht sind, irgendwo im Radiobereich ja dann schon und irgendwo hört es ja dann auch auf oder Infrarot, Radio. Infrarot eher, ja. Genau, es ist sehr rot, Infrarot, genau. Und diese Rotverschiebung sagt aber eigentlich vor allem was über die Geschwindigkeit aus, aber nicht unbedingt über die Ausdehnung der Raumzeit dazwischen. Naja, es gibt ja verschiedene Arten der Rotverschiebung. Ah. Wenn ich jetzt Nehmen wir die Andromeda-Galaxie, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Die Andromeda-Galaxie und die Milchstraße bewegen sich derzeit aufeinander zu. Oder beziehungsweise die Andromeda-Galaxie bewegt sich auf uns zu, wenn du uns als still dastehen sehen könntest. Und deren Licht ist nicht rot verschoben, sondern blau verschoben, weil sie sich ja auf uns zubewegt. Aber das liegt daran, dass die Andromeda-Galaxie eine Eigengeschwindigkeit hat. Diese Galaxie bewegt sich selbst in der Raumzeit. Die galaktische Rotverschiebung, was wir jetzt reden, womit man die Expansion des Universums nachvollziehen kann, ist tatsächlich die galaktische Rotverschiebung. Das war mein Punkt von ganz am Anfang. Da messe ich nicht die Eigengeschwindigkeit der Galaxie selber, sondern die Ausdehnung der, also die Tatsache, dass die Raumzeit selbst expandiert und damit das Licht, was durch diese Raumzeit reist, auch expandiert. Also ich messe nicht die Geschwindigkeit der Galaxie, sondern die Geschwindigkeit, mit der sich die Galaxien von uns wegbewegen. Das ist so ein bisschen, es gibt diese verschiedenen Arten der Rotverschiebung und daran liegt es auch. Es kann natürlich auch sein, das müsste man dann auch rausrechnen oder wie auch immer, dass ich eine sehr weit entfernte Galaxie beobachte, die selber eine irre Eigengeschwindigkeit hat und dann noch aufgrund der Expansion des Universums das Licht rot verschoben ist, dann habe ich quasi zwei Rotverschiebungen. Aber ja, du schaust nicht so aus, als ob dein Knoten geplatzt wäre. Nee, noch nicht ganz. Wobei ich habe ja auch so eine Physikerin zu Hause. Ich habe irgendwie ihr dieses Problem. So eine Physikerin zu Hause. Ja, das ist manchmal ganz schön praktisch. Und die saß dann aber auch irgendwie einen Abend lang vor Wikipedia oder diversen Quellen. Und das ging dann ziemlich schnell in irgendwelche ziemlich relativistischen Details. Ja, genau. Das heißt, in wenigen Worten kriegt man es vielleicht auch einfach nicht erklärt. Aber vielleicht ergibt sich ja irgendwann mal, dass du, also wahrscheinlich eher du als ich, vor einem Astrophysiker sitzt, der sich da auskennt und der das auch nochmal versuchen kann. Ne? Also, no offense. Alles okay. Aber es ist einfach relativ schwierig. Relativ schwierig. Es ist so, dass ich auch, als ich diese Geschichte recherchiert und geschrieben habe, schon, also ich musste natürlich erklären, was Rotverschiebung ist, um das nachzuvollziehen, aber ich habe mich um genau diesen Punkt so ein bisschen rumgemogelt, weil eben, ne, haben wir ja gerade beide gemerkt, da in die Details zu gehen, dann wird es sehr schnell sehr komplex, was vom eigentlichen Punkt für diese Geschichte abgelenkt hätte, dass man eben anhand der Rotverschiebung nachweisen konnte, dass das Universum expandiert. Und darum ging es ja, das war der Kern. Genau. Und deshalb bin ich da nicht näher auf die Details eingegangen, weil man kommt da ja dann irgendwann unweigerlich, du kommst zum Hubble-Parameter und zur dunklen Energie und zu kosmologischen Konstanten und pipapo. Und dann habe ich gedacht, andere Geschichten. Genau, andere Geschichten oder vielleicht auch, jetzt müsste man doch mal ein paar Formeln an eine Tafel schreiben oder so. Ne? Also wir machen ja halt hier auch keine Vorlesungen. Aber wir können ja auch gleich nochmal über Komplexität reden, weil da gab es ja auch ein höherer Feedback zu. Das war im Rahmen der Folge 98, das Erbe des Urknalls. Genau, aber ich glaube, jetzt kommt erstmal noch eine andere Frage. Machen wir die mal zuerst, oder? Mhm. Ja. Soll ich die auch mal vorlesen? Gerne. Genau, also Folge 98, das Erbe des Urknalls, wie die Materie in unser Universum kam. Da geht es eigentlich um die Entstehung der meisten Materie im Universum. Und der Frank schreibt uns auf Spotify die folgende Frage. Kann man eigentlich tatsächlich sagen, dass der Wasserstoff in unseren Körpern von heute vor knapp 14 Milliarden Jahren beim Urknall entstanden ist, zumindest deren Atomkerne? Und wenn ja, ist das nicht der großartigste Gedanke, den man überhaupt haben kann? Ja. Ja. Ist die sehr kurze Antwort. Ja, kann man. Es gibt ja diesen sehr schönen und etwas kitschigen Spruch, wir sind alle Sternenstaub und das stimmt auch, weil die komplexeren Elemente, aus denen wir bestehen, in Sternen ja, gekocht, in Anführungszeichen, worden sind. Aber klar, die Wasserstoffkerne an sich, die Protonen und deren Elektronen, also ist ja alles Elementarteilchen, also nein, Elektronen sind Elementarteilchen, Protonen nicht, aber ja, die sind alle kurz nach dem Urknall entstanden. Also, ja. Also auch alle anderen größeren Atome basieren auf den Protonen, also dem Wasserstoff, der beim Urknall entstanden ist, ne? Es gibt doch dieses Experiment in Japan, das ist Kamiokande, wo sie irgendwie in so einem Langzeitexperiment über Jahrzehnte versuchen, mal einen Zerfall von einem Proton zu sehen und zu sehen, wie stabil die Dinger sind. Ich dachte, Kamiokande hat Neutrinos nachgewiesen. Oder war das? Aber es gibt auf jeden Fall diese... Es gibt auf jeden Fall eins, ne? Es ist auch so ein Ding irgendwo in so einem Stollen mit ganz viel Wasser und ganz vielen tausenden Detektoren. Aber Wasserstoff ist echt ziemlich hart. Also das heißt natürlich nicht, wenn ich jetzt ein Wasserstoffatom habe, dass dieses Elektron und dieses Proton immer so zusammen waren. Das heißt es überhaupt nicht. Aber die reinen Protonen, und ja, das ist auch ein Ding in der Teilchenphysik, dass manche Modelle vorhersagen, dass das Proton mit einer Halbwertszeit von ein paar Milliarden Jahren oder noch mehr zerfallen sollte. Und deshalb, das sind dann die Experimente, die du erwähnt hast, und man das gerne messen wollen würde, aber das hat man noch nicht gemessen. Nach allem, was man bisher aus Experimenten weiß, ist das Proton tatsächlich stabil und zerfällt nicht einfach so. Genau. Kamiokande übrigens, habe gerade noch mal kurz nachgeguckt, ursprünglich aufgebaut, um den hypothetischen Protonenzerfall nachzuweisen. Ah. Und später als Neutrino-Detektor verwendet. Also das ist immer am besten. Und Super Kamiokande war dann der Nachfolger oder das Update. Ja. Genau. Ja, Kamiokande war schon in den 80ern, ist auch schon eine Weile her. Okay, dann lese ich doch noch die Mail von Erik vor. Und zwar schreibt der, Franzi, du hast in deiner letzten Folge sehr gut erklärt, wie die Materie in den ersten paar Minuten entstanden ist, was mir jedoch keiner bisher erklären konnte und ich nirgends auch die Antwort auf meine Frage gefunden habe. Jetzt habe ich die Grammatik verplant, macht aber nicht. Er möchte dir folgende Frage stellen. Kannst du mir sagen, warum das Universum in den ersten Minuten nicht kollabiert ist, da ja viel Materie entstanden ist oder in den ersten Jahren nicht zu einem großen schwarzen Loch zusammengeschrumpft ist? Weil man sagt ja, dass aus einem schwarzen Loch nichts rauskam. Demzufolge ist die Gravitationskraft am größten. Auf den Punkt gebracht, warum exportiert das Universum? Expandiert, glaube ich, meinte Erik. Ja, das ist wahrscheinlich die Autokorrektur. Warum expandiert das Universum und ist kein schwarzes Loch geworden? Das wäre sehr traurig auch, ne? Hätten wir ja auch nicht mitgekriegt, ne? Aber das Universum ist nicht kollabiert, weil es dafür zu schnell expandiert ist. Vereinfacht gesagt, es hat sich schneller ausgedehnt, als die Schwerkraft in Anführungszeichen wirken konnte. Könnte man jetzt noch weiterführen und sagen, dass vor allem, wenn ich da noch die Inflation mit reinnehme, dass es in dieser allerersten Phase hat sich tatsächlich schneller als mit Lichtgeschwindigkeit ausgedehnt und die Schwerkraft wirkt ja auch nur mit Lichtgeschwindigkeit. Ja, wenn sich was schneller als die Lichtgeschwindigkeit ausdehnt, dann hat die Schwerkraft nicht genug Zeit in dem Sinne zu wirken. Wirkt nicht schnell genug und deshalb ist es nicht kollabiert. Also auch eine sehr, sehr vereinfachte Antwort, aber ich glaube, das macht es, oder? Das ergibt schon Sinn. Ich meine, auch wenn die Sonne sich jetzt in diesem Moment in ein schwarzes Loch verwandeln würde, würden wir frühestens 8 Minuten später etwas davon merken. Ne? Also es gibt einfach, die Raumzeit hat einfach Grenzen. Es wirkt halt nicht alles überall gleichzeitig. Es wäre ja auch nicht so, ich glaube, das hat auch schon mal jemand ausgerechnet, aber es wäre ja auch nicht so, also würde sich die Sonne in ein schwarzes Loch in diesem Moment verwandeln, was physikalisch nicht möglich ist. Würde sie es tun, wären wir trotzdem natürlich alle sehr schnell sehr tot, weil die Energiequelle damit alle wäre. Aber die Umlaufbahn der Erde wird sich eigentlich nicht verändern, weil die Masse bleibt ja gleich genau, der Sonne. Und wäre jetzt nicht so tragisch für die Erde als Ganzes, nur für das Leben auf ihr. Ach, schöne apokalyptische Szenarien, ich bin ein Fan. Da hätten wir ein starkes Argument für Atomenergie, würde ich sagen, in dem Moment. Nicht schnell genug. Ja. Genau, dann gibt's eine Nachricht von Sven in den Kommentaren, die auch so ein bisschen kontrovers diskutiert wurde. Und zwar schreibt er, ich mag ja diesen Podcast sehr, aber diese Folge habe ich nicht zu Ende gehört. Diese Sprünge von Person zu Person, von Thema zu Thema, Stipendium, DNA, Weltkrieg, ohne richtig auf den Punkt zu kommen. Ein kleiner Exkurs ist ja okay, aber ein Exkurs von Exkurs von Exkurs, damit konnte ich leider nichts anfangen. Trotzdem, vielen lieben Dank. Generell genieße ich eigentlich jede Folge. Und da sage ich, danke Sven für das Feedback. Da sagen wir auch am Ende jeder Folge freundliches Feedback und Kommentare und Anmerkungen. Und deshalb finde ich das vollkommen okay, dass Sven geschrieben hat, dass er die nicht zu Ende hören konnte. Meine Erklärung, es ist ein sehr komplexes Thema und mein Versuch mit der Geschichte war schon, es möglichst stringent auf möglichst wenige Personen und in Anführungszeichen Exkurse runterzudampfen. Aber das hat man ja auch in der Geschichte vielleicht gemerkt. Es ist halt kein einfaches Thema. Und auch der Weg, wie man zu wissenschaftlichen Erkenntnissen kommt, ist auch und gerade in dem Fall selten geradlinig. Also, dass diese Story, dass Einstein sich das in seinem stillen Kämmerlein da mit der speziellen Relativitätstheorie beziehungsweise in seinem Berner Patentamt überlegt hat, die mag zwar auch so stimmen, dass, also als Beispiel, ne, wenn ich sage, okay, wie ist die spezielle Relativitätstheorie irgendwo auf dem Jahr? Einstein am Schreibtisch, Berner Patentamt, prima. Aber auch Einstein hat ja auf sehr vielen anderen wissenschaftlichen Erkenntnissen aufgebucht. Zum Beispiel hat er sich sehr stark immer auf Mach bezogen, der mit der Machgeschwindigkeit Überschall, so. Der hat wahnsinnig viel von diesem Wissenschaftler zum Beispiel rausgezogen und von seinen Erkenntnissen und Betrachtungsweisen. Und würde ich eine Geschichte darüber erzählen, müsste man das der Vollständigkeit halber, aber finde ich auch erwähnen, weil ansonsten werden Menschen und die Beiträge von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auch einfach gerne vergessen und weggelassen. Und das wollte ich gerade in diesem Fall nicht, weil das eben auch Ralph Alpha im echten Leben passiert ist. Der war jahrzehntelang vergessen und ignoriert und hat keinen Nobelpreis bekommen. Und das ist auch vollkommen okay, nicht jeder muss einen Nobelpreis kriegen. Aber deshalb gab es diese Exkurse in meiner Geschichte, auch um das Ganze in die Zeit einzubetten, wann das eigentlich passiert ist. Aber ich finde das auch vollkommen okay, wenn es dann Hörerinnen und Hörer gibt, die sagen, du, in dem Fall funktioniert für mich das einfach nicht, das geht mir auch so bei Artikeln, Büchern, Podcasts, Medieninhalten sind halt manchmal Sachen dabei, da klappt das halt für mich nicht. Und das ist auch okay. Aber danke für das Feedback, Sven. Und ich hoffe, die nächsten Folgen kannst du dann wieder vollumfänglich genießen. Ich finde auch Svens Feedback auch total gut, weil das, was wir hier machen, ja so, also wir nennen es manchmal ja True Science Podcast, was ja quasi die Marketing-Idee ist, diese allseits beliebten, seit vielen Jahren, weiß nicht, sind sie immer noch so beliebt, die True-Crime-Podcasts? Ich glaube, es gibt immer noch viel zu viele von denen, das so ein bisschen auf die Wissenschaft zu übertragen, weil Menschen ja schon gerne, sehr gerne Podcasts hören zur Wissenschaft, aber da selten so eine Storyline irgendwie reingelegt wird. Und das ist aber natürlich eine völlig andere Nummer, wenn man über Verbrechen und Verbrechensaufklärung und Kriminalistik redet. Versus man redet über Wissenschaft, wie wir es hier tun, ja, dann kommt einem plötzlich noch die Raumzeit und irgendwelche verschiedenen Arten von Rotverschiebungen in den Weg. Und genau, und die Geschichte spielt dann auch noch eine Rolle. Und das dann irgendwie stringent zu verknüpfen, ich glaube, wir scheitern da mit Lust dran, ja, weil man kann da auch nur scheitern. Man kann das nicht richtig machen, also oder es gibt kein richtig und kein falsch. So, dass es möglichst viele Leute mitnimmt. Also es gibt da immer Grenzen. Und dann kommt noch dazu, denke ich mal, dass ja auch jeder von euch unterschiedliche Brillen aufhat, ne? Also da gibt's irgendwie die Physik-Nerds und die Geologie-Nerds. Da hatten wir auch schon öfter mal Kommentare, so dass, ja, die Geologie-Geschichten finde ich ja super, aber Franzis Geschichten sind mir zu abgehoben, ne? Und was okay. Genau, und oft geht auch in die andere Richtung, denke ich mal, ne? Also das ist, und dann gibt es sicher auch unter euch viele, die vielleicht in keinem der beiden Themenbereiche stark reingenördet ist und einfach Lust hat, uns zuzuhören, wie wir uns darüber unterhalten. Also da gibt es ja immer sehr viele verschiedene Zugänge. Deswegen umso besser, wenn ihr uns das schreibt, dann wir versuchen da auf jeden Fall drüber nachzudenken, wie wir möglichst viele von euch mitnehmen. Gibt's noch was vom Markus? Genau, Markus hat auch noch auf der Webseite drauf reagiert, genau. Soll ich es kurz vorlesen? Genau, das ist vielleicht auch nochmal ein schöner Abschluss. Also auf den Punkt bezogen zu diesem Thema und Exkurs von Exkurs und war nicht jedermanns und jeder Frau Sache. Markus schreibt dazu, so sind die Leute verschieden. Als jemand, der aus den Geistes- und Sozialwissenschaften kommt und nun einen entsprechenden Beruf hat, ist für mich der Zugang über gesellschaftliche Themen immer einfacher. Daher hat mich die Folge um Lemaître so geflasht, die bewusstseinsphilosophische Fragen um den Zusammenhang von Theologie, Positivismus und Relativitätstheorie. Entsprechend hätte ich mir sogar noch mehr Ausführungen zum Hintergrund des Zweiten Weltkrieges und der Nuklearforschung für die Überlegungen zum Anfang der Elemente gewünscht. Man kann es nicht allen recht machen. Danke für die Aufbereitung des Themas, die ich so noch nirgends gehört habe. Dann sage ich, bitte, bitte, lieber Markus. Und die Auswirkungen, Folgen und Dinge, die vom Zweiten Weltkrieg und im Rahmen des Zweiten Weltkrieges gerade in der Wissenschaft angestoßen worden sind, sind natürlich vielfältig und sehr viele. Aber wenn sich da mal wieder die Gelegenheit für eine Geschichte ergibt, werde ich das auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Danke dafür. Genau, ich denke auch diese ganze Nuklearforschung, die so mit dem Beginn der Kernspaltung zusammenhängt, das ist auf jeden Fall auch ein großer, ein tiefer Top. Weiß ich nicht, ob ich in den unbedingt rein... Nö, musst du nicht. Ich wollte damit nur ansprechen, dass es auch gute Gründe gibt, den in so einem Umfang dann nicht zu öffnen. Ich kann mich hier in Astrogeo ja immer damit herausreden, dass ich sage, oh, das ist aber kein Astro. Hahaha, klappt bei der Teilchenphysik ja leider Gottes auch nur eingeschränkt. Ja. Es ist immer so, ich habe mal einen großen Artikel über Kernfusion gemacht. Es war ein Erklärstück, also es war keine Geschichte, es war ein erklärender Artikel, aber sehr aufwendig mit Bildergalerien und allem Pipapo, wo ich natürlich auch auf die historischen Hintergründe und Ursprünge eingegangen bin und auch was daran heute geforscht wird. Und da es aber ein Thema ist, was kontrovers ist, es ist so, dass ich mir Feedback anhören durfte, dass die einen haben gesagt, was soll das? Die Frau Konitzer ist Kernkraftfreundin und ganz furchtbar und geht gar nicht. Und die anderen haben gesagt, was ich eigentlich gegen die Kernfusion hätte und Atomenergie im Allgemeinen. Und es war derselbe Artikel. Ich glaube, dann hast du alles richtig gemacht. Dann habe ich alles richtig gemacht, weil meine eigene persönliche Meinung spielt für so einen Artikel keine Rolle. Mhm. Und ich vermeide es auch immer tunlichst, eine solche Meinung kundzutun und zu transportieren. Mhm. So. Und das heißt nicht, dass ich nie auch was in Astrogeo zum Beispiel gerade auch Kernphysik nochmal machen werde. Also das heißt es gar nicht. Mache ich gerne. Es heißt nur, dass ich nicht immer Lust habe, dass dann ein Thema kontrovers diskutiert wird, nur weil man darüber gesprochen hat oder es erklärt hat. Weil das Letzte, was ich machen möchte, ist tatsächlich Clickbait. Es gibt Menschen und Content Creators, die freuen sich darüber, ich nicht. Ich habe ja mal eine Folge zu Kernkraft gemacht, ne? Naturreaktor Oklo. Da fand ich das Feedback sehr, sehr freundlich. Da war das Feedback ja, sehr schön, genau. Und auch sehr, sehr, sehr okay. Das denke ich, das ist auch, genau. Ist ja auch furchtbar weit weg und sehr lange. Ja, genau. Aber das hilft. Aber wenn man sich zum Beispiel mit den Hintergründen, einfaches Beispiel, die Anfänge der Raketen, die Saturn V, Werner von Braun, puh. Aber zurück zum Urknall. Ja, weit weg und lange her ist immer. Weit weg immer und lange gut. Her. Da fühlen wir uns wohl. Da schreibt der Ulrich noch auf der Webseite, dass diese Folge einen Fehler enthält. Nämlich Hans Bethe hat den Nobelpreis erst im Jahr 1967 erhalten. Also war Hans Bethe zur Zeit, als Alpha promoviert wurde, nämlich im Jahr 1948 noch kein Nobelpreisträger. Und danke für den Hinweis, Ulrich. Das ist vollkommen richtig. Da ist mir ein Fehler passiert. Ein Zahlendreher bzw. Gehirndreher war. Meinerseits, dass Hans Bethe im Jahr 1939 mit seinem Fachartikel Energy Production in Stars erklärt hat, wie Sterne Energie erzeugen und deshalb zur Zeit, als Alpha promoviert wurde, schon ein sehr bekannter und namhafter Physiker war. Aber der Nobelpreis kam erst später. Da hat Ulrich vollkommen recht. Und nochmal danke sehr. Und dann kommt noch ein bisschen Eigenwerbung zu guter Letzt zum Thema und ums Thema rum. Wo wir schon beim Thema Urknall sind und falls ihr noch Fragen haben solltet oder haben möchtet, die könnt ihr mir gerne persönlich stellen und zwar am 25. Oktober 2024 in der Volkssternwarte München, denn die Volkssternwarte hat mich zu einem Vortrag eingeladen, darüber freue ich mich sehr und ich durfte mir das Thema frei raussuchen und deshalb erzähle ich da ebenfalls die Geschichte natürlich etwas anders, wie der Urknall ins Universum kam. Und wenn ihr dann in der Volkssternwarte schon mal da seid, könnt ihr nicht nur gerne Hallo sagen, wenn ihr möchtet, sondern auch ein paar Astrogeo-Sticker und oder Flyer mitnehmen. Und den Link zur Veranstaltung, den findet ihr in den Shownotes. So, Eigenwerbung Ende. Ja, das ist ja quasi hausintern, würde ich sagen, schon fast. Ja, ist auch okay. Genau, dann machen wir noch mit Feedback zu meiner Folge weiter. Ich habe gar nicht sonderlich viel Feedback dazu bekommen. Ich würde sagen, die wichtigste Frage kommt von Ray auf Spotify. Er oder sie schreibt, bitte den Kontext zu Franzis Eichhörnchen. Ah, die Eichhörnchen. Also angefangen hat die Geschichte. Also diese Folge geht uns länger, jetzt noch ungefähr zwei Stunden. Im Sommer 2020, als uns Arthur zum ersten Mal besuchen kam. Arthur war das ursprüngliche Balkon-Eichhörnchen. Arthur ist seitdem nicht mehr, aber unser Balkon wird von diversen Eichhörnchen besucht und die uns inzwischen ganz prima gezähmt haben. Ja, und die werden gefüttert und gewässert und manchmal kommen sie auch in die Wohnung rein und eins hat neulich schon versucht, eine Nuss in unserer Avocado in der Wohnung zu vergraben und saß dann mit besagter Nuss im Maul auf der Couch. Die Balkon-Eichhörnchen, das ist super. Also wenn ich zwischendurch mal kurz abgelenkt bin, dann liegt das daran, dass ich ein Eichhorn gerade was abholt und ich bin der festen Meinung, wir haben die schönsten und vor allen Dingen wohlgenährtesten Eichhörnchen mit den prächtigsten Puscheln von ganz München, mit dem glänzendsten Fell, was wahrscheinlich an den ganzen guten Fetten liegt, die in diesen Walnüssen und Haselnüssen drin sind und manchmal Sonnenblumenkerne. Und das sind europäische rote Eichhörnchen? Oder? Das sind alles europäische Eichhörnchen. Ich denke, wir haben noch keine so. Grauen aus den USA. Ich habe schon Graue gesehen, doch. Ich habe schon welche gesehen. Echt? Haben die es inzwischen über die Alpen geschafft? Ich habe auf jeden Fall bei uns schon welche gesehen, genau. Jetzt auch schon wieder ein paar Jahre nicht. Also keine Ahnung, ob das dann. Naja, die sind auf jeden Fall sehr viel größer als die europäischen. Aber europäische Eichhörnchen gibt es ja in unterschiedlichen Farben. Die gibt es in Rot und die gibt es in Braun. Und dann gibt es die manchmal in Rot-Braun. Wir hatten neulich eins, das hatte einen braunen Rücken und einen roten Bauch. Das haben wir dann das Sexy-Eichhorn genannt. Mhm. Unsere beiden derzeitigen regelmäßigen Balkon-Eichhörnchen, da ist eins braun und eins ist rot mit einem braunen Streifen auf dem Rücken. Okay. Aber die amerikanischen Eichhörnchen, die sind viel größer. Okay, vielleicht waren das dann nur europäische Braune, die ich gesehen habe. Ich würde hoffen, aber mein letzter Wissensstand ist, dass Großbritannien hat damit ja ein Problem. Mein letzter Wissensstand war, dass die sind auch teilweise schon in Italien, aber sie haben es eben noch nicht über die Alpen geschafft. Mhm. Ja, aber das sind die Eichhörnchen. Und die haben euch gezähmt, weil ihr sozusagen alles für sie tut, ne? Ohne. Sie haben uns gezähmt, dass sie, wenn das Essen alle ist, dann schauen sie durch die Balkontür rein. Wenn wir im Sommer im Wohnzimmer übernachten, dann stellen sie sich auch morgens um 5 hin und beschimpfen uns, weil man steht ja dann vollkommen im Weg. Das ist ja dann anders als sonst. Das ist total irritierend. Ja, also sie haben uns definitiv gezähmt. Es gibt auch ein Eichhörnchenhaus. Das habe ich mal gekauft als Arthur, das ursprüngliche Eichhörnchen. Da hat es so dolle gestürmt und dann habe ich mir so Sorgen um Arthur gemacht. Und seitdem ist da ein Eichhörnchenhaus. Und neulich hat eins die Wärme oder eigentlich die Insektenisolation vom Mangold versucht wegzutragen, extra aus Schafwolle schon dafür angeschafft, damit sie es in Stücke zerteilen und in ihre Kobel einbauen können. Das hat es aber leider Gottes nicht geschafft, weil das war zu viel zum Abbeißen und dann wurde diese Schafwolle zerschnitten, um handlichere, mundgerechte, Eichhörnchen-mundgerechte Stücke zu ergeben. Die wurden auch schon abgeholt. Es gibt auch Videos, es gibt Beweismaterial davon, aber ich weiß nicht, ob wir das einbauen können. Aber ja, das sind die Balkon-Eichhörnchen. Das überlegen wir noch. Okay. So. So, kleiner Exkurs, ne? Im Geplänkel ist das erlaubt. Da war schuld, wenn man danach gefragt hat. Also Eichhörnchen, da kann ich stundenlang darüber reden. Also beschwert euch bei Ray. Ja. Aber Kontext ist ja wichtig, ne? Ja, dann eigentlich waren wir zum Feedback zu meiner letzten Folge. Da ging es übrigens um verglühende Satelliten und wie sie die Ozonschicht gefährden. Ich weiß gar nicht mehr, wo du da Eichhörnchen erwähnt hast, aber ich habe es extra im Transkript nachgeschaut. Ich habe am Ende gesagt, dass ich jetzt dringend raus muss, um die Eichhörnchen zu füttern, weil ich glaube, auch dann hat sich's wieder beschwert. Ja, ja, klar, genau. Und auch jetzt ist die Nussschale leer und das ist dramatisch. Ich muss nachher sofort zur Drogerie stiefeln. Ja. Okay, dann machen wir mal schnell weiter. Also André schreibt zu dieser Aufnahme von dem Shuttle-Start, den ich am Anfang eingespielt habe und wo mir da spontan die Nummer nicht mehr eingefallen ist. Das war STS-135, nämlich der letzte Flug des Space Shuttles und das war die Atlantis. Und André hat hier einen Hinweis, nämlich auf eine akustisch sehr gut aufbereitete Version von STS 125. Das war noch ein paar Missionen vorher. Das war die Hubble Servicing Mission und die hat jemand für YouTube sehr gut aufbereitet, dass man diese ganzen Kommentare auch sehr gut hört. Also vielen Dank, André. Das packe ich auch nochmal extra in die Shownotes. Wenn ich mal zukünftig mal wieder Space Shuttle Atmo brauche, ist das auf jeden Fall das, was ich verwenden will. Es kann sogar sein, dass sie da teilweise von verschiedenen Missionen was zusammengepackt haben, um sozusagen das gut verständlich zu haben. Aber da bin ich nicht ganz sicher. Vielen Dank auf jeden Fall. Ja, und inhaltlich gab es sonst keine Kommentare bis jetzt. Ihr könnt natürlich weiter kommentieren, weil ja auch nicht alle von euch wahrscheinlich immer die Dinge sofort hören. Also ich höre Podcasts so, dass es oft auch Monate vergehen können noch, bis ich mal eine Folge gehört habe, nachdem sie rausgekommen ist. Könnt ihr natürlich weiter tun. Ich habe deswegen einen Kommentar nämlich noch über ein Ereignis, also ein Kommentar von mir selbst, über ein Ereignis, was schon eine Woche vor unserer Aufnahme stattgefunden hat, nämlich am 27. August, ist mal wieder ein Starlink-Satellit verglüht, was die ja ständig tun, weil die auch ständig ersetzt werden. Allerdings war da das Besondere, dass dieses Verglühen über weiten Teilen von Mitteleuropa ziemlich gut sichtbar war, speziell in Österreich, der Schweiz und in Süddeutschland. Du hast drüber geschrieben, Franzi, hast du mir erzählt, aber gesehen hast du es nicht, oder? Nein, das war an einem Dienstagabend und da war ich das letzte Mal auf Reddit für den Abend und im Munich Subreddit war dann auf einmal so, oh, habt ihr das gesehen? Was war das? Und dann habe ich Videos und Bilder davon gesehen und bin dann schlafen gegangen. Das muss dann auf jeden Fall hell gewesen sein, ne? Wenn man das über München sieht. Es war hell, es war sehr gut zu sehen über großen Teilen von Bavue und eben Teilen Bayerns bis definitiv bis nach München. War dieser verglühende Starlink-Satellit zu sehen und darüber habe ich dann auch berichtet und erklärt, was das war, weil alle Starlink-Satelliten werden über diese unkontrollierten Wiedereintritte entsorgt, bei denen man eben nicht vorhersagen kann, wo sie verglühen und deshalb kann das schon auch sein, dass das dann über einer dicht besiedelten Region ist. Genau, und prinzipiell ja auch eine gute Sache, dass das gemacht wird, weil die ja wirklich ein großes Potenzial haben, auch neuen Weltraumschrott zu verursachen, indem sie irgendwo im Orbit zusammenstoßen. Also das ist auch ja großes Interesse von SpaceX, denke ich mal, da hinterher zu sein. Interessant fand ich noch, es gab eine Pressemitteilung vom KIT, vom Karlsruher Institut für Technologie. Ah. Und da hat ein Geophysiker, Joachim Ritter heißt der, den habe ich auch öfter schon mal interviewt, der beschäftigt sich eher so mit den abseitigeren Bereichen der Seismologie, also so ganz schwache Erdbeben, menschengemachte Erdbeben und solche Sachen. Und da gab es folgendes Zitat von ihm in dieser Pressemitteilung. Beim Absturz hat der Satellit Überschallwellen erzeugt, die sich als Druckwellen in der Atmosphäre ausbreiten. Stärkere Wellen können als Geräusche wahrgenommen werden. Schwache Druckimpulse werden mit Barometern erfasst. In seltenen Fällen können die Impulse auch als Signale in Seismogrammen gefunden werden. Aus den Ankunftszeiten der Signale an verschiedenen seismologischen Messstationen konnten wir die Flugbahn berechnen. Das funktioniert wie bei der Berechnung eines Erdbebenherdes aus den Ankunftszeiten von Erdbebenwellen. Das ist irre. Das finde ich total cool. Also ich meine, wie cool ist das denn bitte schön, dass du, wow, wie cool. Also. Genau, also ich fand es auch cool. Es wundert mich überhaupt nicht, dass Joachim Ritter da beteiligt ist, weil der halt auch wirklich spezialisiert ist auf diese sehr, sehr schwachen Signale. Also es ist ein bisschen herausfordernder als jetzt die großen natürlichen Erdbeben zu untersuchen, aber dass sie hier auch das Verfahren übertragen können sie verwenden auch die Barometer, ne? Ist hier nicht ganz klar, geht hier nicht so ganz draus hervor, ob sie da nur ihre Seismometer verwenden. Auf jeden Fall eine coole Sache und vor allem wollen sie jetzt dieses Verfahren halt noch verwenden, um die Flugbahn und auch die Masse von Meteoriten zu vermessen, also von natürlichen Brocken aus dem Sonnensystem. Und die Masse kann man ausrechnen, wenn man dieses Verfahren mit Satelliten, mit wiedereintretenden Satelliten kalibriert hat, ne? Also von denen kennt man ja die Masse. Und dann kann man halt sagen, na gut, wenn wir sowas zukünftig mal mit einem Meteoriten messen können, der in die Atmosphäre eintritt, dann kann man dann diese Formeln verwenden und diese Daten, die wir da gesammelt haben. Und ja, und das ist auch sozusagen auch eine Facette dieses Fakts, dass halt jetzt immer mehr Satelliten verglühen, dass wir oder in dem Fall die Geophysiker diese Daten verwenden können, um mehr über Meteoriten zu lernen, was ich ganz abgefahren finde. Das war's zu meiner Folge. Zum Schluss haben wir noch eine Mail von Manfred bekommen, die ich sehr wichtig finde, nochmal drüber zu sprechen. Soll ich die vorlesen? Ja, kannst du gern vorlesen. Genau. Also Manfred hat uns per Mail geschrieben und schreibt, ihr Podcast gefällt mir ganz gut. Was mich stört, sind allerdings die vielen englischsprachigen Interviews etc., die oft nur zum Teil übersetzt werden. Am schlimmsten in dieser Hinsicht sind die Quelleninterviews, die ich meist komplett überspringen muss. Andere Astronomie-Podcasts sind da wesentlich besser. Wegen des Sprachproblems kann ich mich auch nicht zu einer Spende oder Mitgliedschaft entschließen. Ich bin übrigens 1957 geboren und in meiner Generation hat man in der Schule noch nicht so viel Englisch gelernt. Erstmal danke, Manfred, für die Mail. Genau, fand ich total wichtig, auch weil Menschen aus unserer Generation es sich manchmal ja nicht so klar machen, dass das mit dem Englisch sehr unterschiedlich verteilt ist. Also meine Eltern hätten, glaube ich, das gleiche Problem wie du. Ich duze dich jetzt trotzdem ganz frech trotzdem, weil wir alle unsere Hörer duzen. Also ich kann das nachvollziehen und ich habe eigentlich für mich oder wir für uns schon das Ziel, alles zu übersetzen. Was ich Manfred auch geschrieben habe, ist, wir tun das, aber es kommt vielleicht nicht immer so rüber, ne? Also hinter einem englischsprachigen Zitat, was wir voll ausspielen wollen, um auch denjenigen von euch, die Englisch gut verstehen, die Möglichkeit zu geben, das sich anzuhören und manchmal auch die Nuancen, die da noch so drinstecken. Man kann ja auch nicht immer alles gut übersetzen ins Deutsche, einfach auch zu hören. Und hinterher fassen wir das meistens zusammen. Und ich habe so ein Feedback auch schon mal bekommen vor ein paar Wochen. Ich versuche das auch noch stärker zu machen, also auch noch stärker im Wortlaut zu bleiben. Also vielleicht waren wir in früheren Folgen auch manchmal ein bisschen zu zusammenfassend unterwegs, was englischsprachige O-Töne angeht. Es gab auch schon mal Feedback von jemandem und diese Person hat dann geschrieben, dass sie es stören würde, dass wir das immer hinterher übersetzen, weil also es ist ja schon auf Englisch da und die Übersetzung braucht es nicht. Ja, also gut. Es ging auch genau in die andere Richtung. Ne? Also das ist einfach, wären wir jetzt woanders, dann würden wir wahrscheinlich ein Overvoice machen für die O-Töne, so wie man das aus dem Radio kennt, ne? Dass du hast dann den englischen O-Ton und dann kommt ein deutschsprachiger Sprecher oder Sprecherin und spricht das in der Übersetzung drüber. Das ist für diesen Podcast natürlich nicht möglich. Naja, wir könnten das machen in der Produktion. Klingt aber halt voll weird. Also wenn du dann, stell dir mal vor, ich hätte einen männlichen O-Ton auf Englisch und du machst dann das Overvoice und dann sprechen wir beide drüber weiter. Also wir bräuchten dann noch zwei andere Personen und dann wird es ein bisschen viel. Ja, und ich finde es auch, es passt einfach nicht in dieses Format unseres Podcasts. Also ich finde das gut, dass wir sprechen ja hier auch lange und ausführlich über die Dinge. Und warum sollten wir jetzt da Zeit sparen? Ne? Also wie gesagt, und ich glaube tatsächlich, es bringt total viel die Menschen, also es geht mir als Hörer zumindest so, ihr dürft gerne widersprechen, wenn ihr das anders hört, es bringt schon was, die Menschen, die wir interviewt haben, dann auch noch zu hören. Und einfach zu hören, wie klingen die, ja? Wie, da klingt ja dann auch irgendwie mit, wie sie vielleicht für ihr Fach brennen oder so. Und also mir ging das zum Beispiel ganz stark so in diesem Interview, was ich mit der Elsa Panciroli geführt habe in meiner Folge über die Evolution der Säugetiere. Da fand ich das wahnsinnig wichtig, dass man hört, wie sie so tickt für ihre Arbeit, wie sie da diese kleinen Knöchelchen ausgräbt. Und sowas geht ja dann einfach verloren, wenn wir das übersetzen. Also ich find's einfach beides wichtig. Ja? Also ich will auf jeden Fall, dass wir alle Hörenden mitnehmen, die vielleicht das Englisch nicht so gut verstehen. Manchmal ist es ja dann auch nur der Einschlag, den man nicht so gut versteht, den jemand hat. Also ich habe oft Probleme mit so Nordenglisch. Ganz komisch. Also Südstaaten-Akzent aus den USA verstehe ich sehr gut durch meine Hollywood-Sozialisierung, aber so manche Teile von England verstehe ich ganz schlecht. Genau, deswegen beides wichtig, würde ich sagen. kann mir vielleicht selber mal merken. Oder test es einfach mal aus und dann könnt ihr mal schreiben oder euch melden, wenn ich das nächste Mal englischsprachige O-Töne habe, dass ich es ein bisschen stringenter übersetze und das einfach hinterher kurz einfach vorlese, die Übersetzung. Mhm. Gar nicht, also dass oder dass es klarer markiert ist oder dass ja, dass es einfach jetzt die Übersetzung ist. Genau. Vielleicht würde das damit, dann hat man auch nicht das, vielleicht das Gefühl, dass man da was verpasst oder nicht hinbekommt oder nicht mitbekommt. Können wir einfach mal testen. Was man natürlich auch anbieten kann, denke ich gerade, also wir arbeiten ja mit Kapitelmarken in unserem Podcast und da wurde ja in beide Richtungen gesagt, man müsse Dinge überspringen, was natürlich schwierig ist, wenn man gar nicht weiß, wo der Ton dann endet, dass wir diese Teile einfach mit Kapitelmarken markieren. Ne? Also Timestamps, ja. Dass man einfach, hier beginnt der englischsprachige O-Ton, hier beginnt die Übersetzung und hier geht es normal weiter, dass man einfach an die Stelle springen kann. Das kann ich ja, also das ist jetzt nicht mehr Aufwand beim Schneiden, das kann ich mir mal vornehmen. So als Service für euch. Dann werden wir hoffentlich allen gerecht, weil ich finde, in einem Podcast vorspulen zu müssen, ist ja prinzipiell nicht schlecht. Es sollte bloß nicht nervig sein irgendwie, dass man erstmal die Stelle finden muss. Nein, man muss ja auch nicht mehr richtig vorspulen, sondern man kann einfach skippen. Genau. So. Probieren wir mal. Genau. Wir testen aus. Aber dann haben wir es für dieses Astro-Geo-Plänkel, denke ich. Das denke ich auch. Dann würde ich sagen, sagen wir mal wieder Danke und zwar an alle der vielen Menschen unter euch, die uns finanziell unterstützen. Das finden wir total nett. Und schön und freuen uns. Und großen Dank geht diese Woche an unsere neuen UnterstützerInnen und zwar an Tobias und an Franz. Okay, dann müssen wir gar nicht gendern, fällt mir gerade auf. Ja gut, vielleicht trotzdem. Vielleicht trotzdem, man weiß es ja nicht. Genau. Das ist in der Hinsicht sowieso, wie man es macht, macht man es verkehrt. Aber das ist wahr. Deshalb trotzdem vielen lieben Dank an alle, die uns unterstützen. Genau. Und das war's dann mit der Ausgabe 100 von AstroGeo, einem AstroGeo-Plänkel. Schickt uns gerne weiter mehr Feedback auf allen Kanälen. Das kommt dann hier rein und wir freuen uns und sprechen darüber. Und dann bis dahin und tschüss und macht's gut. Und Glück auf. Ad Astra, bis zum nächsten Mal. Tour de DDO, attention pour les deux comptes final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, top. The James Webb Space Telescope has now arrived at its final destination. And this is the first ever image of a black hole. The lander may have lifted off again. Sky green is ready. So maybe today we didn't just land once, we even landed twice. Touchdown confirmed.